Ohrensausen, das Audiomagazin von Wissen.de. Heute am Mikrofon Jörg-Peter Orbach. Herzlich willkommen zu Ohrensausen. Seit früher Jugend bin ich eingefleischter James-Bond-Fan, zugegeben. Mit 12 Jahren durfte ich 1977 erstmals allein ins Kino und sah Der Spion, der mich liebte. Auch als die Agentenserie dann in den 1980er Jahren kriselte, blieb ich ihr treu. Und das hat sich gelohnt, denn seit dem Remake von Casino Royale aus dem Jahr 2006 und Daniel Craig in der Titelrolle gilt im erfolgreichsten Franchise der Filmgeschichte vor allem eines: Nichts ist mehr so, wie es einmal war. Heute hören Sie die aktuelle Filmkritik zum Bond-Film Ein Quantum Trost. Ich wünsche Ihnen dabei gute Unterhaltung. Ein Quäntchen Trost. Oder darf es auch etwas mehr sein? Wem kann man in aktuellen Krisenzeiten schon noch trauen? Seinem Banker? Eher weniger. Seinem Finanzminister? Zumindest nicht, wenn er Erwin Huber heißt. James Bond? Nun, bisher war auf die britische Doppel-Null immer Verlass. Mit hoher Zuverlässigkeit gab er in 20 Filmen den Weltenretter und erledigte Superschurken quasi im Vorbeigehen. Die Frage nach Gut und Böse stellte sich da nicht. Seit dem fulminanten Remake des ersten Bond-Films Casino Royale aus dem Jahr 2006 ist allerdings vieles, wenn nicht gar alles anders im Bond-Universum. 007 zeigte auf einmal tiefe Gefühle, legte Züge eines Frauenverstehers an den Tag, fand sogar die große Liebe. Es war ein Tabubruch mit dem alten Rollenklischee, der vor allem dem Zeitgeist geschuldet war. Zotige Altherrenwitze und Macho-Sprüche gehörten glücklicherweise der Vergangenheit an. Bond war zu seinen Wurzeln zurückgekehrt. Die Vertrauensfrage. Im aktuellen Bond-Film mit dem leicht kryptischen und auch irreführenden Titel Ein Quantum Trost setzt sich dieser Trend fort. Regisseur Mark Forster und die Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson haben sich entschieden, dem Spitzenmann des britischen MI6 noch menschlichere Züge zu verleihen. Und deshalb verfügt Ein Quantum Trost neben der pyrotechnisch reichlich gesättigten und rekordverdächtig actionreichen Story auch über eine durchaus ansprechende psychologische Metaebene. Ist Vertrauen heute noch eine moralische Dimension, die unser menschliches Zusammenleben und unser Tun bestimmen kann? Vertrauen ist laut Warich-Wörterbuch die Überzeugung, dass etwas oder jemand zuverlässig und berechenbar ist. In Ein Quantum Trost wird die Vertrauensfrage eigentlich permanent gestellt und nahezu über die gesamte Länge von 90 Minuten negativ beschieden. Die Protagonisten und ihre Beziehungen untereinander durchlaufen permanent eine Art emotionaler Systemüberprüfung, die verzweifelt versucht, das Gegenüber in Kategorien von Gut und Böse einzusortieren. Klingt nach Psychodrama, oder? Nun, wenn man die früheren Regiearbeiten von Mark Forster betrachtet, ist diese Aussage gar nicht so weit hergeholt. Dennoch kann Ein Quantum Trost nicht das zugegeben hohe Niveau des Vorgängerstreifens erreichen. Und das liegt nicht primär an der Story, sondern eher an der dramaturgischen Gestaltung der Figuren. Kenner des Films Casino Royale sind übrigens deutlich im Vorteil. Nicht nur, weil sie dort dem neuen menschlichen Bond bereits begegnet sind, sondern auch, weil die Handlung von Ein Quantum Trost direkt, sozusagen 10 Minuten nach dem Ende von Casino Royale ansetzt. Nachdem ihn seine große Liebe Vesper Lind verraten hat und in den nassen Freitod gegangen ist, hat er sich Bond, den verantwortlichen Drahtzieher Mr. White, gegriffen. In der furiosen Anfangsszene muss er sich in seinem Aston Martin auf die waghalsige Flucht vor dessen schießwütigen Komplizen machen. Mr. White als gut verschnürten menschlichen Beifang im Kofferraum. Eine Verfolgungsjagd vom Feinsten, die in den Marmorfelsen von Carrara endet, und zwar mit dem eindeutig besseren Ende für 007. Bond kämpft von der ersten Minute des Films nicht nur gegen eine extrem gefährliche und global verzweigte Organisation, sondern vor allem gegen sich selbst. Er ist auf dem besten Weg, diese Mission zu einer persönlichen Vendetta in Sachen Vesper Lind zu machen. Der überwiegende Teil seiner Gesprächspartner überlebt das erste Gespräch nicht, was Bond in der Originalfassung mit »He was a dead end« kommentiert. Auch MI6-Chefin M, die abermals fantastische Judi Dench, spürt gleich zu Beginn am eigenen Leib, dass der lange Arm der Verbrecherorganisation nicht nur sprichwörtlich bis in die eigenen Reihen reicht. Es ist eben alles eine Frage des Vertrauens. Die forensische Abteilung des Geheimdienstes kann einen MI6-Verräter mit einem Bankkonto in Haiti in Verbindung bringen. Aufgrund einer Verwechslung macht Bond dort die Bekanntschaft der schönen, aber resoluten Camille, einer Frau, die einen eigenen Rachefeldzug führt. Camille bringt Bond direkt zu Dominic Green, einem skrupellosen Geschäftsmann und der treibenden Kraft innerhalb der mysteriösen Organisation, die sich publicity-trächtig nachhaltigen Umwelt- und Klimaschutz auf die grüne Fahne geschrieben hat. Auf seiner Mission, die ihn nach Österreich, Italien und Südamerika führt, findet Bond heraus, dass Green ein grenzübergreifendes Komplott schmiedet und versucht, die totale Kontrolle über eine der wichtigsten natürlichen Ressourcen der Zukunft zu gewinnen: Wasser. Um das zu erreichen, schließt Green einen Deal mit dem im Exil lebenden General Medrano. Indem Green seine Partner in der Organisation benutzt und seine einflussreichen Kontakte auch bei der CIA und in der britischen Regierung manipuliert, verspricht er, das gegenwärtige Regime in Bolivien zu stürzen und dem General die Macht zu übertragen. Als Gegenleistung für ein scheinbar wertloses Stück Land. Die Haitianer wählen einen Priester und er erhöht den Mindestlohn von 38 Cent auf einen Dollar pro Tag. Wow. Das ist nicht viel, aber genug, um die Unternehmen aufzuschrecken, die hier ihre T-Shirts und Laufschuhe herstellen lassen. Also haben sie uns kontaktiert und wir haben eine Veränderung ermöglicht. Der Unterschied ist, mein Land ist nicht bloß ein Fliegenschiss irgendwo in der Karibik. Aber wir haben schon begonnen, die Regierung zu destabilisieren. Wir stellen den privaten Sicherheitsdienst, bestechen die nötigen Beamten. Und wir haben 26 Länder, die zur offiziellen Anerkennung ihrer neuen bolivianischen Regierung bereit sind. Sie wollen ihr Land wieder zurück. Mit meiner Organisation bekommen sie es in einer Woche. Sie waren sehr fleißig. Und was wollen Sie als Gegenleistung? Eine Wüste. Diesen Teil. Dieses Land ist wertlos. Aha. Also ein gutes Geschäft für Sie. Sie finden dort kein Öl. Alle haben es versucht. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Bond ist zunehmend auf sich allein gestellt. Es wird einsam um den trostsuchenden Rächer. Nachdem er im Überlebenskampf auch den Leibwächter eines britischen Politikers getötet hat, verliert sogar M das Vertrauen in ihren besten Mann und will ihn kaltstellen. Sie müssen kommen und Bericht erstatten. Ich habe keine Zeit. Und Sie haben in Bregenz einen Mann getötet. Ich war bemüht, es zu vermeiden. Sie haben ihn einfach erschossen und vom Dach geworfen. Nicht unbedingt zurückhaltend. Besonders da er Agent des SIB war. Und wen hat er bewacht? Haben Sie nicht verstanden? Sie haben einen Mann vom SIB getötet. Sie müssen herkommen. Das würde ich ja. Aber erst muss ich den finden, der Sie töten wollte. Schlafen Sie weiter. Verbindung beendet. Schränken Sie Bonds Bewegungsfreiheit ein. Sperren Sie seine Karten. Geben Sie seine Pässe zur Fahndung raus und ich will alles, was wir noch nicht über Haines wissen. Ja, Ma'am. Und Tanner? Seien Sie vorsichtig, wem Sie trauen. Hoffentlich sind Sie ein besserer Menschenkenner als ich. Der einsame Wolf sucht alte Verbindungen und muss sogar seinen eigenen Leuten immer einen Schritt voraus sein. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Die Story von Paul Haggis, Neil Purvis und Robert Wade lässt den Zuschauer einen durchaus entlarvenden Blick hinter die Kulissen der Macht tun. In Zeiten von taumelnden Börsen, ignoranten Politikern und korrumpierten Managern ohne ein Fünkchen Bodenhaftung bleibt Bond nur das Vertrauen in sich selbst. Daniel Craig ist der mit weitem Abstand beste Schauspieler, der bis heute in die Rolle des Geheimagenten geschlüpft ist. Sein Bond ist ein von inneren und auch äußeren Verletzungen getriebener, eine fast manisch agierende Killermaschine, die extrem schnell kurzen Prozess macht, die beim Töten alles ausblendet und die eigentlich in dieser Übersprungshandlung nur eines sucht: Trost. Trost nach dem Tod eines geliebten Menschen. Craig hält sich schauspielerisch dabei an der Kandare, ist sehr sparsam in Gestik und Mimik und dabei doch körperlich auf eine fast schon beängstigende Art und Weise präsent. Was wiederum dazu führt, dass Mathieu Amalric's Green und Olga Kurylenkos Camille zwar überzeugen können, aber trotzdem in einer anderen Liga spielen, die nicht wirklich an Craig heranreichen kann. Bond-Fans werden in ein Quantum Trost einiges vermissen, wie etwa die schon fast Gesetz gewordene Vorstellungsfloskel »The name's Bond, James Bond« oder die klassische Martini-Bestellung »Shaken, not stirred« und natürlich die erotische Seite ihres Lieblings. Bond singt diesmal nur mit einer eher britisch blassen Bürokraft des MI6 in die Laken. Aber es gibt auch schöne Zitate aus alten Bond-Filmen, etwa wenn die Leiche eben jener Bürokraft von einer dicken Ölschicht überzogen auf dem Bett der Bondschen Hotelsuite drapiert wird. Es ist eben nicht alles Gold, was glänzt. Wie viel Öl haben die Amerikaner Ihnen versprochen? Hier geht es nicht um Öl. Sehr gut, es gibt nämlich keins. Sondern um Vertrauen. Sie sagten, Ihre Motivation sei nicht Rache. Meine Motivation ist meine Pflicht. Nein. Ich glaube, Sie sind so blind vor Wut, dass Ihnen völlig egal ist, wen Sie verletzen. Wer Freund und Feind nicht mehr unterscheiden kann, muss gehen. Was würde Sie zu Ihrer Theorie sagen, dass es kein Öl gibt? Ihre Lunge ist voll davon. Das war Green. Kein Zweifel. Aber warum? Nur ein Querschläger. Ich meine, warum Sie, Bond? Sie sollte sie nur nach Hause schicken. Sie war eine Bürokraft. Sie hat Berichte geordnet. Da sehen Sie, wie überzeugend Ihr Charme ist, James. Sie tun alles für Sie, nicht wahr? Wie viele sind es bis jetzt? Sie werden vorerst suspendiert und es wird eine Untersuchung geben. Ein Quantum Trost hat etwas von der Atemlosigkeit eines Sprinters nach dem 100-Meter-Lauf. Das filmische Erzähltempo ist mörderisch hoch, untermalt von David Arnolds primär rhythmisch getriebenem Soundtrack und einer brillant choreografierten Action, die gerade in den Verfolgungsjagden durchaus die Story vorantreibt. Und doch fehlt dem Film etwas Essentielles. Eine Schlüsselszene, ein wirklicher dramatischer Höhepunkt. Bis zum finalen Showdown in der bolivianischen Wüste sind bereits zu viele Patronen verschossen, zu viele Menschen getötet, zu viele Boote explodiert und zu viele Martinis getrunken, als dass diese letzte Begegnung zwischen Bond und Green als Klimax im Gedächtnis haften bliebe. Es sind vielmehr die kleinen, ruhigen Momente, die der Zuschauer aus dem Kino mitnimmt. Etwa die Schlussszene im winterlichen Moskau, wo man die Eiseskälte und Schicksalhaftigkeit der Situation förmlich auf der eigenen Haut spürt und Augenzeuge wird, wenn Bond nicht nur ein Quantum Trost widerfährt, sondern wenn auch klar wird, dieser Mann hat sich nicht selbst aufgegeben. Und ab sofort kann man ihm auch wieder vertrauen. Alle Informationen zum aktuellen Bond-Film finden Sie auch unter wissen.de/James Bond. Das war Ohrensausen, das Audiomagazin von wissen.de. Im Internet unter audio.wissen.de.